Meuchelmörder? Und er will mich töten? Ja, Exzellenz. Und woher, Clemens von der Alz, habt ihr diese Kunde? Vor 3 Tagen suchte mich ein Reisender in höchster Eile auf. Er habe in einem Gasthof in der Nähe 2 Männer leise miteinander sprechen gehört. Einen kleinen Feisten und einen großen mit Hakennase, einer Augenklappe und einem Zungenschlag, wie man ihn im Elsass hört. Der Feiste habe dem anderen einen klimpernden Beutel überreicht. Die Hakennase habe genickt und gefragt, wann es denn passieren soll. Und der Feiste darauf, am Tage der Maria Himmelfahrt. Die Hakennase sei einverstanden gewesen und zum Abschluss habe der Feiste noch gezischt. Und dass du mir Acht gibst, dass Erzbischof Konrad von Rauris auch wirklich, entschuldigt Exzellenz, es sind nicht meine Worte, auch wirklich verrecken tut. Und dieser Reisende, der dir das erzählt hat, der hatte nicht vielleicht dem Weine zugesprochen? Er war stocknüchtern, Exzellenz, und gottesfürchtig, in jeder Faser seines Körpers. Er hat beim Jesuskinde, der Jungfrau Maria und allen Engeln geschworen, dass es sich so und nicht anders zugetragen hat. Nun gut, Clemens, nehmen wir einmal an, der Reisende, wie hieß er doch gleich? Als Xaver von Hof hat er sich vorgestellt. Nehmen wir also an, besagter Xaver hätte genau dies erlebt, was er dir erzählt hat. Warum hast du dann nicht gleich eine Taube hierher nach Salzburg geschickt, um mich darüber zu unterrichten? Ich habe darüber nachgedacht, Exzellenz. Ach, immerhin. Aber wenn jemand einen Meuchelmörder anwirbt, um euch zu töten, dann steckt dahinter vermutlich mehr als nur ein einziger Mensch. Womöglich eine ganze Gruppe. Und solange ich nicht weiß, wer euch wohlgesonnen ist und wer nicht, kann ich auch niemandem aus Salzburg vertrauen. Wer weiß, wer die Taube entgegennimmt, die Nachricht überbringen soll oder besser, wer sie verschwinden lässt. Ich musste sicher gehen, dass ihr auch wirklich vom geplanten Mord erfahrt. Deshalb bin ich sofort aufgebrochen, um euch persönlich zu unterrichten. Und was denkt ihr, dass ich nun tun werde? Meine Leibgarde ausschicken, um die Stadt nach einem Elsässer mit Augenklappe zu durchkämmen? Nur weil euch ein Reisender einen Floh ins Ohr gesetzt hat? Ihr müsst gar nichts tun, Exzellenz. Bis Maria Himmelfahrt sind es noch 2 Tage. Und was den Assassinen angeht, meine Männer suchen schon nach ihm. Reuel, Kapitel 6. Und sein Reich wurde finster. Ihr bleibt hier, Männer. Ich regle das allein. Hältst du das für schlau? Willst du etwa damit sagen, dass ich dumm bin, Rodger? So war das nicht gemeint, Martin. Aber wenn der Meuchelmörder wirklich in diesem Gasthaus hier ist, wäre es dann nicht besser, wenn wir alle hineingehen? Wenn ich deine Hilfe brauche, Rutger, dann wirst du es hören. Und bis es soweit ist, bewegst du deinen Arsch nicht vom Rücken deines Kleppers herunter. Verstanden? Ja, Martin. Gut. Gott zum Gruße, mein Herr. Wenn ihr eine Unterkunft sucht, ich habe noch Freizimmer. Nein. Keine Unterkunft. Was ich suche, ist eine Antwort. Aber für die bezahle ich besser als für ein Zimmer. Ein Silberpfennig. Finger weg von der Münze, Wirt. Sie gehört erst dir, wenn mir deine Antwort gefällt. Aber ich kenne nicht einmal die Frage. Ich hörte, du hattest einen Gast. Mehrere. Mein Herr. Einen Elsässer, groß, mit Hakennase und Augenklappe. Ja? Ist er in diesem Moment in diesem Haus? Ja, Herr. Wo? Die Treppe rauf und geradezu. Es ist die Tür zum Zimmer, das nach hinten rausliegt. Ah, noch jemand in dem Raum außer ihm? Nein, er hat ihn ganz für sich allein. Im Voraus bezahlt bis übermorgen. Jetzt kannst du den Pfennig nehmen. Danke, Herr. Und für den hier bringst du meinen Männern bei den Pferden 3 Krüge Bier. Aber das ist viel zu viel Geld, Herr, für 3 Krüge. Dann solltest du es schnell nehmen, bevor ich es mir anders überlege. Und du wartest draußen, bis meine Männer ausgetrunken haben. Verstanden? Ja, Herr. Ja, na dann los. Martin von Dänemark? Du? Martin von Dänemark. Ich. Was tust du ihr? dir einen Besuch abstatten, Elsässer. Aber warum? Hat sich an unserem Vorhaben irgendwas geändert? Das hat es in der Tat, alter Freund. Aha. Also, zumindest für dich. Leute! Leute von Quill, wir müssen der Wahrheit ins Gesicht sehen. Es war kein Bär, der die Tochter unseres Dorfes geholt hat. Es war das Uralte, das im Fels haust. Wie auch immer es geschehen konnte, das Gräuel hat seinen Weg ins Freie gefunden. Und nun gilt es, zu entscheiden, was zu tun ist. Was zu tun ist, liegt doch auf der Hand, Schulze. Ja. Und warum das Gräuel gerade jetzt wieder auftaucht, erst recht. Es ist eine Prüfung der Götter. Es sind die Mönchsmänner da oben am Hang und ihr falscher Glaube an den einen Gott. Sie haben die Götter erzürnt. Ja. Wir müssen die Christen aus dem Tal vertreiben. Je schneller, desto besser. Also, der Ziegenbauer hat recht. Wären die verdammten Täuscher und ihr Kloster nicht, dann würde meine Torheit noch leben. Genau wie meine Ortrud. Also, zuerst holen wir uns das Gräuel und zerfetzen es und verbrennen es und tragen die Asche bis hinauf aufs Zirnerjoch und verstreuen sie in alle Winde. Ja. Danach kümmern wir uns um die Mönche. Ja. Das Gräuel verschwindet, wenn die Mönche verschwinden. Ja, Veit! Das Gräuel verschwindet, wenn ich es aufgespießt Jetzt habe. Beruhigt euch, Männer! Wir müssen einen klaren Kopf bewahren. Die Mönche aus dem Zirnertal vertreiben, das geht nicht, Veit! Und wie das geht, Schulze? Wir setzen ihnen eine Frist von einem Tag. Wenn sie dann nicht von selbst verschwunden sind, werden wir sie mit Dreschflegeln und Mistgabeln durch die Klamm nach draußen jagen. Leute, das zu tun bedeutet, sich mit einer Macht anzulegen, die alles übersteigt, was wir kennen. Die Mönche sind Kirchenmänner und die Kirche lässt sich nicht einfach so vertreiben. Das werden wir ja sehen. Was du sehen wirst, Ziegenbauer, sind die Flammen, wenn dich die Männer des Erzbischofs von Salzburg bei lebendigem Leib verbrennen. Niemand hat dich nach deiner Meinung gefragt, Arnulf von Quill. Was ich dir sage, ist nicht meine Meinung, sondern die Wahrheit. Unser Schulze hat recht. Hinter den harmlosen Mönchen dort oben stehen Kirchenfürsten mit viel Geld und Einfluss. Und über allen steht der Papst, der die Macht hat, Könige zu krönen. Hm. Ich selbst habe in der Schlacht bei Worringen gekämpft, in der Armee des Herzogs von Brabant. Uns gegenüber standen Tausende von Kriegern unter dem Befehl des Erzbischofs von Köln. Und wir hier im Dorf sind gerade einmal 70 Männer, Frauen und Kinder. Einen Kampf gegen die Kirche können wir nicht gewinnen. Aus dir spricht der Hosenschiss, nichts weiter. Du schaffst es ja nicht einmal, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Dein Weib ist mehr Mann als du, Arnulf. Es reicht jetzt. Ich bin der Schulze von Quill. Ich entscheide, was getan wird und was nicht. Wenn du auf Gräueljagd gehen willst, Ulrich, meinetwegen. Dann biete dem Dämonenjäger, der ins Dorf geritten kam, deine Dienste an. Wenn es ihm und den Mönchen gelingen sollte, das Gräuel zu bannen oder zu töten, fein. Wenn nicht, werden wir weitersehen. Einverstanden. Ich gehe gleich hoch zum Kloster. Und wenn das Gräuel wieder nach Quill kommt, was ist dann? Wir stellen Wachen auf, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Und kein Junge oder Mädchen bewegt sich alleine außerhalb des Dorfes, verstanden? Nein, nein, nein. Thoret war auch nicht alleine am Fluss. Es ist entschieden, Dolf. Wir tun es so, wie ich gesagt habe. Unsere Versammlung ist zu Ende. Komm, Dolf. Lass uns zu mir gehen. Wir haben Dinge zu besprechen. Gut, Veit. Das wird nicht lange gut gehen, Lamprecht. Wenn Veit und Dolf genug Leute auf ihre Seite bringen, bist du die längste Zeit Dorfvorsteher gewesen. Dann hilf mir, Arnulf. Grab deine Waffen aus und sei der Held, der du sein kannst. Stell dich auf meine Seite und gib den Leuten Hoffnung. Geh auf Gräueljagd. Wenn die Leute dem Ziegenbauern folgen, wird Blut fließen. Und wenn dort oben auch nur ein Mönch durch die Hand von einem von uns stirbt, wird dieses Dorf ein einziger großer Scheiterhaufen. Liebe Mitbrüder, Mariänser des Zirnertals, wir heißen heute einen weiteren Gast in unserem ehrwürdigen Kloster willkommen. Es ist der ehrenwerte und vielgerühmte Jakob Olwart, seines Zeichens Dämonenjäger. Er leistet uns Beistand in der Stunde unserer Not, jetzt, da unlängst unser geliebter Mitbruder Christian von der dämonischen Kreatur namens Gräuel getötet wurde. Jakob Olwart wurde von seiner ehrwürdigen Exzellenz Erzbischof Konrad von Rauris höchst selbst zu uns gesandt, um den Dämon zu vernichten. Was auch immer wir tun können, um ihn dabei zu unterstützen, werden wir tun. Und beginnen wollen wir damit, dass wir gemeinsam mit ihm beten. 2 Stunden von der Stundenkerze runter. Hab Dank, Vater Abt. Ich wünschte sehr, mir bliebe die Zeit, mit euch zu beten, aber dort draußen lauert eine Gefahr, die es zu bannen gilt. Jede Stunde, die das Gräuel auf Gottes Erden umherstreift, kann eine zu viel sein für den nächsten Christen oder den nächsten Heiden. Der Dämon muss getötet werden, bevor er selbst wieder tötet. Und deshalb werde ich sofort mit meiner Arbeit beginnen. Dann lasst euch zumindest eine Wegzehrung aus der Kokina mitgeben. Die Wege, die Hänge hinauf und hinunter, sind kräftezehrend. Oh, das wird nicht nötig sein, Vater Abt. Ich beginne mit meiner Arbeit nicht draußen im Tal, sondern hier drin, im Kloster. Eure Exzellenz? Clemens? Das hier, Eure Exzellenz, ist Marten von Dänemark. Er hat den Meuchelmörder, der euch das Leben nehmen wollte, zur Strecke gebracht. Eure Exzellenz? Marten von Dänemark. So schnell hast du den Mann zur Strecke gebracht? Der Bischof hat mir doch kaum davon berichtet, dass der Mörder in der Stadt sei. Er hatte eine auffällige Erscheinung. Hakennase, Augenklappe, ein Elsässer obendrein, nicht aus Salzburg. So jemand kommt meist in einem Wirtshaus unter. Und genau dort habe ich ihn gefunden. Konntest du in Erfahrung bringen, von wem er den Auftrag erhalten hat? Leider nicht, Eure Exzellenz. Als ich es versucht habe, hat er mich mit seinem Schwert angegriffen. Ein Kampf auf Leben und Tod entbrannte und... Nun ja, ich bin am Leben. Bedauerlich, dass er dir nichts verraten hat, bevor er starb. Er selbst nicht, Eure Exzellenz, aber etwas, das ich bei ihm gefunden habe. Oh, ein Beutel voll Gold? Voll Schmuck, Eure Exzellenz. Der Beutel hing am Gürtel des Assassinen. Und wie soll uns das weiterbringen? Wenn ihr euch die Mühe machen würdet, den Beutel zu öffnen und hineinzusehen. Oh, das... Erkennt ihr den Schmuck wieder, Eure Exzellenz? Ja. Ja, Clemens. Das tue ich. Thaddäus, hä? Huh? Ja. Wie Judas Thaddäus, der heilige Apostel. So ist es. Der gute Judas, nicht Judas Iskariot, der Verräter. Die Bibel ist mir bekannt, Jakob Olwart. Sicher. Und du leitest das Infirmarium? Ich bin der Bruder mit der größten Erfahrung in der Heilkunst, ja. Mhm. Und der verstorbene Christian war dir unterstellt? Er war mein gelehriger Schüler. Wie konnte das Gräuel ihn holen? Ich verstehe nicht. Ich meine, warum war Christian außerhalb der Klostermauern und nicht hier im Infirmarium, um dir zu helfen? Er musste Buße tun, am Ort der Marienerscheinung. Am Tage? Nein. Warum hast du ihn dann nachts hinausgeschickt, dein Christian? Der Vater Abt hat es ihm befohlen, nicht ich. Aber du kennst den Anlass. Christian hatte eine Entscheidung des Vater Abts in Frage gestellt. Welche? Dass es von keinerlei Bewandtnis für deine Dämonenjagd. Wie wär's, wenn du mich das selbst entscheiden ließest, Thaddäus? Wie wäre es, wenn du den Vater Abt selbst fragst, Jakob? Lass mich dir helfen. Hat es etwas mit dem verletzten Heidenjung zu tun, den du hier behandelt hast? Oder mit seiner Mutter, die ins Kloster durfte? Woher? Das war nicht meine Entscheidung, den Bengel aus dem Dorf hier zu uns. Ich bin nicht als Inquisitor hier. Mich schert es nicht, ob ihr Mariensa nicht Christen oder Weibsvolk oder beides beherbergt. Auch nicht, ob ihr an ihn herumschneidet und näht entgegen dem Urteil des Konzils von Tours. Das Einzige, was mich interessiert, ist, wie kann es sein, dass der verdammte Dämon aus dem Fels einen von uns Christenmenschen holen konnte? Ah, Olwart. Der Torwächter. Ich heiße Bartholomäus. Ich bin erster Bibliothekar und Kopist in Mariazirn. Das Klostertor muss jeder mal bewachen. Dann scheinst du ein gelehrter Mann zu sein, Bartholomäus. Ach, das ganze Leben ist ein einziges Lernen. Damit hast du den Nagel auf den Kopf getroffen und genau deshalb bin ich hier. Um zu lernen, und zwar alles über das Gräuel. Steht in einem deiner Bücher etwas über den Dämon? Warte. In diesem hier. Die heidnischen Legenden und Sagen Zirns und der umliegenden Täler. Seltsam. Was genau? Na, zuerst fragt jahrelang niemand nach dem Werk und nun hole ich es binnen kurzer Zeit gleich zweimal aus dem Regal. Zuerst für den Vater Abt und nun für dich. Für den Vater Abt? Ja. Wann? So kürzlich. Nach Christians Tod? Nein, den haben wir erst gestern bestattet. Nachdem das erste Heidenmädchen gefunden wurde? Nein, nein, deren Leichnam haben sie doch erst nach dem Sturm entdeckt. Und der Abfragte nach dem Buch, ja, genau, an dem Tag, als der Sturm begann. Bemerkenswert. Wirklich äußerst bemerkenswert. Jakob Olbert, Dämonenjäger. Matthias, was fällt dir ein, hier hereinzustürmen wie ein geiler Jüngling ins Hurenhaus? Vermaledeiter Welpe, die Bibliothek ist ein Ort der Ruhe. Es tut mir leid, Bartholomäus, aber der Schmied aus Quill steht vor dem Tor und will den Dämonenjäger sprechen. Er sagt, es gehe um das Gräuel. Schmied! Siehst du das hier in meinen Händen, Dämonenjäger? Die Lanze. Die habe ich schon gestern Abend gesehen. Du wolltest mich damit aufspießen, Schmied. Das ist keine Lanze. Das ist der Gräueltöter. Ich habe ihn selbst geschmiedet. Und heute gehe ich gemeinsam mit dir hinauf zum Schlund. Und dann bringen wir es um. Das Vieh, das meine Tochter geholt hat. Du willst mich zur Höhle führen? Fein, dann muss ich keinen der Mönche bitten. Dann los. Ganz kurz noch. Matthias? Ja? Der Vater Abt sprach von einer Wegzehrung, die mir bei meinen Wanderungen durch das Tal zustünde. Sei doch so gütig und hole sie mir aus der Kukina, ja? Also gut. Warum nicht? Und bring mir noch eine zweite mit für meinen Freund hier, den Schmied. Für den Heiden? Für den Heiden. Was fällt dir ein? Ich hab dir gesagt, du sollst am Eingang stehen bleiben. Aus dem Weg, du Geschmeiß. Severin, was geht hier vor? Was will der Haderlump hier? Es tut mir leid, Eure Exzellenz. Ich habe ihn mehr als einmal aufgefordert. Mein Name ist Martin von Dänemark und ich bin gekommen, um euch unter Arrest zu stellen, Bischof Gernot von Binz. Severin, hol die Wachen. Eure Wachen werden nicht kommen, denn dieses Stück Papier hier ist mächtiger als eure Befehle. Das ist ein schlechter Scherz. Nein, das ist die schriftliche Anordnung seiner Exzellenz des Erzbischofs von Salzburg, Konrad von Rauris, die mich ermächtigt, euch in Gewahrsam zu nehmen. Wenn seine Exzellenz mich in den Kerker werfen wollte, dann würde er seine Leibgarde schicken und nicht einen dahergelaufenen Straßenköter wie dich. Konrad von Rauris ist darauf bedacht, mit der Angelegenheit so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu erregen. Wenn ihr mir also jetzt in aller Ruhe folgen würdet, ich würde ungern grob werden müssen. Hier ist es. Dort geht es hinein in den Schlund. Geht es dir gut, Schmied? Es ist nicht leicht, hier zu sein. An dem Ort, wo... Deine Trauer geht mir nahe, Schmied. Wir werden deiner Tochter Gerechtigkeit widerfahren lassen. Ja. Auch wenn es dich schmerzt, bitte ich dich, mir eine Frage zu beantworten. Als ihr deine Tochter gefunden habt, gab es da irgendwelche Spuren? Spuren? Klauenabdrücke, eine Tatzenfährte? Nein. Aber der Boden hier ist so steinig und karg, dass sich kein Abdruck lange hält. Der Wind tut sein Übriges und wenn man bedenkt, dass Ortrud tagelang im Sturm hier oben lag... Ja, du hast recht. Aber sag mir, wie war es bei dem anderen Mädchen, das verschwand? Thorit, meinst du, die Tochter des Müllers? Ja. Wo wurde sie zuletzt gesehen? Am Fluss, gleich beim Dorf. Da ist der Boden nicht karg und steinig, nehme ich an. Nein. Und habt ihr dort Spuren gefunden? Von Tatzen, von Krallen? Nein. Und sag, in den Erzählungen deiner Vorväter über das Gräuel, heißt es da, das Wesen sei geflügelt? Ist etwas von Schwingen bekannt, mit dem es sich in die Lüfte hebt? Nein, aber bei allen Göttern, was nutzt das Gerede vom Gräuel? Es ist dort drin, im Schlund. Du kannst es dir selbst ansehen, bevor wir es töten. Also, worauf warten wir noch, Dämonenjäger? Ruhig Blut, Ulrik. Wenn ich eines gelernt habe, dann, dass man sich nicht in das Reich eines Dämons begibt, ohne so viel wie nur möglich über ihn in Erfahrung zu bringen. Also sag mir, wer hier im Zirnertal weiß wohl am meisten über das Gräuel? Das verrückte Weib im Wald. Urda, die alte Krähe. Anus, schau. Dein milchgesichtiger Freund mit der Axt ist wieder da. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass ihm was passiert ist. Willst du uns wieder ein bisschen helfen mit deiner Axt? Du weißt genau, weshalb ich hier bin. Also hol endlich deine Waffen und stell dich zum Kampf. Du kennst meine Antwort, Enno von Malmedy. Was ist nur aus Arnulf dem Berserker geworden, ha? Dem Mann, der das Heer des Kölner Erzbischofs in Furcht und Schrecken versetzt hat. Arnulf der Bauer ist aus ihm geworden. Und wenn ich mich hier so umsehe, auch Arnulf der Zimmermann. Meine halbe Familie am Schlachten und dann den Hosenschiss haben, sich mir nicht zu stellen. Du weißt, dass ich ein Anrecht auf diesen Zweikampf habe, du erbärmliches Stück Scheiße. Es reicht jetzt. Als Maulweib, mit dir rede ich nicht. Das solltest du aber. Es war nicht Arnulf, der deine Blutsverwandten zum Teufel geschickt hat. Ulfhild, lass es. Was soll das heißen, es war nicht Arnulf? Ich war's. Ich hab ihnen die Leiber aufgeschlitzt am Worringer Bruch. Gewäsch, nichts weiter. Es gab keine Erzählung von einer kämpfenden Frau in der Schlacht von Worringen. Es gibt keine, weil niemand will, dass es eine gibt. Mein Vater hat mich schon als Kind das Kämpfen gelehrt. Damit ich mich wehren konnte, wie er sagte, falls mir einer mit seinem Schwanz dumm käme. Und als ich erwachsen war und mir klar wurde, dass mir die wenigsten mit dem Schwert das Wasser reichen könnten, da begann ich mich als Mann zu kleiden. Ich nannte mich Wulf von Lauenburg und zog durchs Land, um mich für Geld als Kämpfer zu verdingen. Die Haare kurz geschoren, den Helm tief ins Gesicht geschoben, das Antlitz mit Asche geschwärzt. Mit eiserer Stimme nur das Nötigste gesprochen. Keiner hat bemerkt, dass ich eine Frau bin. Keiner außer Arnulf. Und so kämpften wir im Bruch. Mal Seite an Seite, mal wieder für sich. Inmitten der bergischen Bauern, die auf Freund und Feind einschlugen, weil sie nichts von den Bannern verstanden. Ich aber kannte die Wappen auf den wehenden Fahnen. Und während Arnulf durch das Fußvolk aus Kleve schritt, wie der Schnitter mit der Sense und einen nach dem anderen fallen ließ wie die Ähren, ging ich auf das Banner derer von Malmedy. Ein schwarzer Drache auf goldenem Grund. Ich fällte ein paar Umbeholfen und stand endlich vor drei Hühnen. Groß und breit wie du, Enno. Gleiche blonde Haar wie auf deinem Schädel quoll unter ihren Helmen hervor, wobei es beim größten der drei schon ergraut war. Ich tauchte unterm Schlag des ersten durch und durchtrennte ihm mit meiner Klinge den linken Wadenmuskel. Mit einem Schrei ging er auf die Knie, kampfunfähig für einen Moment, was mir genügend Zeit ließ, ihm mein Schwert genau in die Lücke zwischen Brustpanzer und Helm zu bringen. Schon war der zweite auf dem Weg zu mir, rasend vor Zorn, aber nicht sehr gewandt dabei. Er versuchte auf mich zuzustürmen, doch der Boden des Bruchs war feucht und getränkt vom Blut der Gefallenen. Der schwere Hühne stand mit seinen Stiefeln tief im Schlamm. Viel leichter als er wich ich ihm aus und kam hinter ihn. Ehe er sich umdrehen konnte, sprang ich auf seinen Rücken und stieß ihm den Dolch von hinten in den Hals. Er sagte zusammen wie ein geschlachtetes Kalb. Ich hatte dem Grauhaar in Minuten beide Söhne genommen und dafür wollte er mich leiden lassen. Was der Boden ihm an Geschwindigkeit nahm, machte er durch Erfahrung wett. Er nutzte sein Gewicht und seine Größe und traf mich mit Wucht. Immer und immer wieder krachte sein Zweihänder gegen mein Schwert. Meine Kräfte verließen mich, ebenso meine Achtsamkeit. Ich strauchelte über einen toten Körper und fiel in sein nach vorn stoßendes Schwert. Der Schmerz schoss mir in alle Glieder. Ein zweites Mal, als er den Zweihänder aus mir herauszog. Ich sackte auf die Knie, wie sein erster Sohn kurz zuvor. Er hob sein Schwert, um mich in zwei Hälften zu spalten. Das gab mir einen Wimpernschlag Zeit, mit meiner Hand zwischen meine Schulterblätter zu greifen, wo ich mein Langmesser gegürtet hatte. Und wie er auf mich hinabblickt, mit der Entschlossenheit eines Henkers, werfe ich es mit letzter Kraft und es bohrt sich durch sein linkes Auge weiter in sein Hirn und durchstößt das Hintere seines Schädels. Dann wurde mir schwarz vor Augen. Als ich aufwachte, da war die Schlacht vorüber. Der Erzbischof von Köln hatte kapituliert und Arnulf hatte mich über das ganze Schlachtfeld bis in das Zelt des Herzogs von Brabant getragen. Die Kunde unserer Kampfkunst hatte sich bis zu unserem Heeresführer herumgesprochen. Und Herzog Johann war bereit, mich wegen meiner Verdienste von seinem besten weltlichen Medikus behandeln zu lassen. Nur musste der mir dafür meinen Harnisch abnehmen. Hoheit! Hoheit, euer Recke hier! Euer Recke ist ein Weib! Was? Das kann doch nicht. Herrgott nochmal. Hoheit, ich kann das erklären. Erklären? Du hast davon gewusst, Berserker. Ja. Eure Hoheit. Und mir nichts gesagt. Du weißt, dass Weibsvolk unter meinen Truppen nichts verloren hat. Mit Verlaub, Hoheit. Aber dieses Weib hier hat mehr zu eurem Sieg beigetragen als die meisten Männer auf dem Schlachtfeld. Ich sollte sie bestrafen. Und dich gleich mit, Arnulf von Quill. Bitte, Herr. Ihr Schwert hat euch die letzten Stunden wohlgedient und meines sie auch. Sie verblutet, wenn ich sie nicht behandle, eure Hoheit. Eure Hoheit. Also gut, flick sie zusammen, Medikus. Aber unter einer Bedingung. Niemand von euch verliert je ein Wort darüber, dass der große Krieger Wulf von Lauenburg in Wahrheit eine Wulflinde ist. Wulfild. Was? Wulfild, eure Hoheit. Wulfild. Ich glaub dir kein Wort, Weibsbild. Du lügst doch, wenn du's Maul aufmachst. Dein Feigling von Mann hat dir erzählt, wie er meine Brüder und meinen Vater abgeschlachtet hat. Und nun gibst du es als deine Heldentat aus. Ach, wirklich? Hier. Siehst du? Was glaubst du, hinterlässt solch eine Narbe? Das. Na? Das hier ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei! Wulfeld, du hättest ihm nicht gleich deine Titten zeigen müssen. Davon wird er sich nicht so schnell erholen. Die Schwertnarbe ist an meinem Bauch. Sein Pech, wenn er woanders hinsieht. Ach, Eure Exzellenz, das ist ein schreckliches Missverständnis. Nichts liegt mir ferner, als euch nach dem Leben zu trachten. Du wirst genug Zeit haben, dich zu erklären, Gerhard. Konrad, ihr wisst nicht. Clemens. Eure Exzellenzen. Was tust du hier, Clemens? Ich bin der Ankläger in eurem Prozess. Der Ankläger? Wir wollen diese Angelegenheit ohne Kenntnis der Öffentlichkeit regeln. Du, Gernot, wirst hier jetzt Rede und Antwort stehen und auf die Fragen von Clemens nichts als die Wahrheit sagen. Und ich werde in Gottes Namen und nach bestem Wissen und Gewissen über dich richten. Exzellenz, ich weiß noch nicht einmal, worum es geht. Um den Elsässer, den du angeworben hast, damit er seine Exzellenz Konrad von Rauris, den ehrwürdigen Bischof von Salzburg, auf niederträchtige Weise das Leben nehmen sollte. Was glücklicherweise und mit Gottes Hilfe verhindert werden konnte. Das ist doch Unfug, Clemens. Was ist denn überhaupt für ein Elsässer? Groß, mit Hakennase und Augenklappe. Ihr erinnert euch? Nein! Weil ich dem Mann nie begegnet bin. Ihr wollt also sagen, ihr habt ihn über einen Mittelsmann angeworben. Was ich sagen will, ist, dass ich weder etwas von einem geplanten Mord an seiner Exzellenz weiß, noch ihn in Auftrag gegeben habe. Und wie erklärt ihr euch dann, dass wir dies hier im Besitz des Ältesten gefunden haben? Sind euch diese Schmuckstücke vertraut, Gernot von Binz? Ja, natürlich sind sie mir vertraut. Clemens, du weißt doch ganz genau, dass es meine sind. Eure Exzellenz, ehrwürdiger Konrad von Rauris, wir halten fest. Der Angeklagte gibt zu, dass der Lohn für den geplanten Meuchelmord aus seinem Besitz stammt. Dieser Schmuck sollte sicher verwahrt in meinen Gemächern in Herrenchiemsee sein, meilenweit entfernt von Salzburg. Nun, aber er ist offensichtlich hier, gefunden am Gürtel des toten Elsässers. Ja, womit sich die Frage stellt, wie ist der Schmuck dorthin gekommen? Ganz einfach, ihr oder einer eurer Vertrauten habt ihn dem Elsässer gegeben. Oder noch einfacher, ihr... Oder einer eurer Männer war es. Ihr habt ihn entwendet und mit nach Salzburg gebracht. Das ist eine infame Lüge. Ja, infam ist das Possenspiel, in das du mich und seine Exzellenz, den Erzbischof, hineinziehst. Was hätte ich denn für einen Grund, unseren hochverehrten Metropoliten umbringen zu lassen? Das liegt doch auf der Hand. Ihr wollt das werden, was er ist. Beim Tod eines Metropoliten übernimmt den Regularien nach der nächsthöhere Würdenträger in der Provinz sein Amt, bis der Heilige Vater einen neuen Erzbischof erwählt hat. Und das seid ihr. Euch bliebe genug Zeit, eure Ränke zu schmieden, damit ihr auf Dauer über Salzburg herrscht. Du machst deine Geschichte zu meiner, Clemens. Du versuchst, mich zu denunzieren, um an mein Amt zu gelangen. Das ist absurd. Absurd ist, dass ich mir von meinem mir unterstellten Dompropst vorhalten muss, der Auftraggeber eines Meuchelmörders zu sein. Schluss jetzt. Ihr habt euch genug in Rage geredet. Zu dieser Stunde stehen... zwei schwere Anschuldigungen im Raum. Wechselseitig ausgesprochen durch zwei Männer, denen ich mein persönliches Vertrauen geschenkt habe. Und bei Gott, ich weiß nicht, wem von euch ich glauben soll. Eure Exzellenz, nicht ich bin es, der hier auf der Anklagebank sitzt. Das ist wahr, Clemens. Doch Gernot ist ein Mann von höchster Loyalität. Das hat er mir über Jahre bewiesen. Ich werde ihn nicht bloß wegen eines Beutels voll Schmuck verurteilen. Da braucht es schon mehr. Gut, Eure Exzellenz, seid versichert, dass ich euch noch heute beweisen werde, dass dieser Mann dort nicht der ehrenwerte Christenmensch ist, der er zu sein vorgibt. Du hörst sie auch, nicht wahr? Die Stimmen. Ich höre deine Stimme, gute Frau. Und das Klappern und Rascheln, wie du den halben Wald in Form von Knochen und getrockneten Ästen hier in deiner Hütte aufgehängt hast. Oh doch. Ich sehe es dir an, Dämonenjäger. Ich sehe dir an, dass du die Stimmen hörst. Ich höre keine Stimmen. Ich höre keine Stimmen. Du siehst durstig aus, Jakob Euwart. Woher kennst du meinen Namen? Wer hat ihn dir verraten? Das Tal und die Zeit. Hier, trink. Der Sud wird dir gut tun, Dämonenjäger. Er wird dir gut tun. behalt dein Gebräu. Das Einzige, wonach mir dürstet, ist Wissen. Oh ja. Du wüsstest zu gern, wer deine Eltern sind, die dich weggaben. Und wo dein Weib mit deinem eigenen Kind hin verschwunden ist, nicht wahr? Du machst mir keine Angst mit deiner dunklen Zauberei und Hellseherei. Ich habe keine Angst, mit dir in deiner Hütte zu sein, wie der Schmied da draußen. Du bestehst aus nichts als Geschichten, weisen Junge Jakob. Mühsam zusammengehalten von den Kleidern, die du trägst. Und du gierst nach neuen. Du willst sie in dich hineinstopfen, wie der feiste Pfaffe seinen Kapaun. Du wirst mir jetzt etwas über das Gräuel erzählen, Oda. Für dich immer noch, alte Krähe. Du bist nicht alt, Krähe. Trau nicht allein deinen Augen, Jakob Olver. Ich bin alt. Oda, was weißt du über das Gräuel? Kann es fliegen, das Ungeheuer? Wozu braucht etwas Schwingen, das im Fels zu Hause ist? Der Lindwurm, den ich tötete, hatte welche und der wohnte tief im Stein. Ach, der Lindwurm lebt in deinem Kopf und in den Köpfen derer, denen du von ihm erzählst. Wie kann man ihm beikommen? Dem Gräuel, wie kann man es töten? Die Antwort liegt tief verborgen im Fels. Dort, wo du nie in deinem Leben hingelangen wirst. Aber du kennst sie, die Antwort, oder? Oh ja. Dann sag sie mir und ich werde dich belohnen. Glänzendes Metall ist die Freude der Einfältigen. In seinem Widerschein spiegelt sich ihre Gier. Sie rennen hinter ihm her, weil sie denken, sie könnten sich mit ihm ein anderes Leben kaufen. Aber was sie finden, ist letztlich nur der Tod. Was willst du dann, Krähe? Trink einen Becher von meinem Sud und du bekommst die Antwort. Du willst mich vergiften mit dem Gebräu. Ich trinke es auch. Siehst du? Ja. Was ist? Ich dachte, du hättest keine Angst vor meiner Zauberei wie der Schmied. Trink. Und ich sage dir, was du wissen willst. Komm, gib schon her. Sehr gut. Trink, Jakob Olvard. Trink alles aus. So, jetzt sag mir, wie der Dämon zu töten ist. Kein Schwert kann es töten. Kein Pfeil, keine Lanze, kein Metall, kein Feuer, kein Gift. Das Einzige, was das Gräuel auslöschen kann, ist das Gräuel selbst. Jakob, verlass das Zirn. Lass mich, Assistent. Weg mit euch! Verschwindet! Schmied! Schmied! So rufe ich als Ersten, der Zeugnis ablegen soll, Severin Dornberger in den Raum, den Kammerdiener seiner Exzellenz Bischof Gernot von Chiemsee. Eure Exzellenzen, euer Gnaden. Severin, schwörst du bei Gott, die Fragen des Herrn Clemens von der Alz, Dompropst von Chiemsee, wahrheitsgemäß zu beantworten? Ja, Eure Exzellenz, ich schwöre. Nun, sag uns, guter Severin, wie würdest du deinen Herrn, den Bischof Gernot, beschreiben? Seine Exzellenz ist ein guter Mensch und Christ. Und hat er dich je gebeten, etwas Unredliches zu tun? Nicht einmal, Euer Gnaden. Vielleicht etwas, das du nicht als unehrlich erachtet hast, zum Beispiel seinen Schmuck von Herrn Chiemsee nach Salzburg zu bringen. Nein, Euer Gnaden. Soviel ich weiß, befindet sich sein persönlicher Schmuck in Herrn Chiemsee. Oder jemanden von Salzburg ins Zirnertal zu begleiten. Ich begleite seine Exzellenz jedes Mal ins Zirnertal. Und gab es eine Reise, die du ohne deinen Herrn dorthin gemacht hast? Ja, selbstverständlich. Seine Exzellenz erlaubte mir eine Pilgerfahrt zur heiligen Stätte der Marienerscheinung. Ein wunderbares Erlebnis, Euer Gnaden. Und wer hat dich auf dieser Reise begleitet, Severin? Eure Exzellenz, ich begreife nicht, was der Dompropst mit diesem Verhör bezwecken will. Was hat die Pilgerreise meines Dieners mit dem angeblichen Mordauftrag, wegen dem ich hier vor diesem Gericht stehe, zu tun? Severin hat ehrlich auf alle diesen Fall betreffenden Fragen geantwortet. Er sollte nun gehen dürfen. Ich bin geneigt, dir zuzustimmen, Gernot. Severin ist ein ehrlicher Mann, der unserem Bistum durch seine Fähigkeiten als Mechanikus schon viele wertvolle Dienste geleistet hat. Wenn du also keine weiteren Fragen, die Anschuldigung betreffend hast, Clemens, entlassen wir den guten Severin. Wie ihr wünscht, Eure Exzellenz. Du darfst dich verabschieden, Diener. Eure Exzellenzen, Euer Gnaden. Ich bin überrascht, Clemens. Ich hatte erwartet, dass du in Severin einen Zeugen vorbringst, der die vermeintliche Niedertracht Gernots hieb- und stichfest beweist. Nichts dergleichen ist geschehen. Ich bitte euch noch um ein klein wenig Geduld und Vertrauen, Eure Exzellenz. Es wird sich alles zu einem Bild zusammenfügen, das genau dies bestätigt. Das verspreche ich euch. Und wie viele Menschen will der Domprobst dafür noch befragen? 100? Nur 2. Und ihr, Gernot von Binz, seid der Erste. Dann fang schon an mit deinen Fragen, Clemens, damit wir diese unwürdige Narretei von einem Prozess alsbald beenden können. Sowohl seine Exzellenz, der ehrwürdige Herr Erzbischof, als auch ich haben Wichtigeres zu tun, als uns von dir einen Bären aufbinden zu lassen. Mit Freuden. Doch zunächst, Gernot von Binz, schwört auch ihr auf Gott, jede meiner Fragen wahrheitsgetreu zu beantworten. Auf Gott, das Jesuskind und die heilige Jungfrau Maria. Ein einfaches Ich schwöre reicht aus. Ich schwöre. Gut, dann sagt mir, wer war der Mann, der euren Diener Severin auf seine Pilgerreise ins Zirnertal begleitet hat? Eure Exzellenz, der Herr Domprobst schweift wieder ab. Wenn seine Exzellenz Gernot von Binz unschuldig ist, muss er auch keine Angst haben, mir in diesem Punkt Rede und Antwort zu stehen. Clemens verschwendet unser aller Zeit, Eure Exzellenz. Beantworte die Frage, Gernot. Das ist doch nicht zu fassen. Ich höre. Gideon. Und dieser Gideon steht in welchem verwandtschaftlichen Verhältnis zu euch? Ich wüsste nicht, was das für eine Rolle spielt. Gernot, bitte. Er ist mein Neffe. Und hat euer Neffe euren Diener Severin zurück nach Salzburg begleitet? Nein. Gideon ist also im Kloster Maria Zirn geblieben und weilt auch jetzt noch dort. Ja. Und sagt ihr uns auch weshalb? Weil... Ja. Weil er unter einer Krankheit leidet, die dort behandelt wird. Könnt ihr diese Krankheit benennen? Es ist eine Form von Besessenheit. Und wie äußert sich diese im Speziellen? Herr im Himmel, wir haben doch alle, wie wir hier sitzen, schon einmal einen Besessenen gesehen. Oder etwa nicht? Dann will ich euch bei der Beantwortung der Frage ein wenig behilflich sein. Die Besessenheit eures Neffen mündet darin, dass teuflische Stimmen ihm sagen, er solle Weibsbilder töten. Und darin, dass er diesen Aufforderungen Folge leistet. Wie bitte? Gernot, trifft das zu, was der Dompropst jetzt vorgebracht hat? Es gibt Zeugen, die dies bestätigen können. Ich kann sie gern einen nach dem anderen. Es trifft zu. Der nämliche Gideon hat vor seiner Verbringung ins Zirnertal im Salzburger Land 4 junge Mägde erstochen. Ein Umstand, von dem seine Exzellenz Gernot von Binz wusste. Doch anstatt dies zu melden, hat er den Täter in den Mauern von Maria Zirn versteckt. Einen Jungfrauenmörder in einem Kloster, das den Namen der heiligen Jungfrau trägt. Das ist eine schwere Verfehlung, Gernot. Eure Exzellenz, ihr müsst mir glauben, er ist kein schlechter Junge. Das war die Besessenheit. Er ist ein Christenmensch wie ihr und ich. Das waren die Mägde, denen er das Leben genommen hat, auch. Ich wollte doch nur, dass er geheilt wird durch Abt Egidius, der ein erfahrener Exorzist ist. Und? Ist es gelungen? Das will ich hoffen. Demnach hat euer Neffe im Zirnertal niemanden umgebracht. Verzeiht, Gernot, ich habe euch nicht verstanden. Ein Mädchen aus dem Dorf. Gernot! Und diese Tat habt ihr gemeldet? Nein. Was habt ihr stattdessen getan? Gut, dann sage ich es euch. Ihr habt gemeinsam mit Abt Egidius die Mär ersonnen, dass ein heidnischer Dämon das Mädchen umgebracht hat. Und mir hast du sie auch aufgetischt, Eure Exzellenz. All das diente nur dazu, die Heiden aus dem Zirnertal zu bekehren. Nein. All das diente nur dazu, den Frauenmörder aus eurer Familie zu schützen. Ihr habt gelogen, verschleiert und euren Metropoliten getäuscht. Das war ein Fehler. Das gebe ich zu. Aber deshalb habe ich doch noch lange keinen Meuchelmörder angeworben. Ihr habt auf Gott geschworen, hier die Wahrheit vorzubringen. Das habe ich doch. Dann schwört noch einmal, dass ihr euren Neffen im Kloster Maria Zirn versteckt habt. Clemens, ich habe es doch bereits schwört zugegeben. Schwört bei Gott, Gernot von Binz. Ich schwöre bei unserem einen Herrn und Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Gut, sehr gut. Und nun, Clemens? Nun rufe ich die Kornbichler Anna zur Befragung. Lass mich hier nieder, Schmied. Ich kann nicht mehr. Nein, nicht hier. Doch. Es muss sein, ich habe keine Kraft mehr. Nun komm schon, Jakob. Nur noch um die nächste Biegung. Ich muss dringend etwas essen. Verflucht noch mal bei allen Göttern. Was hast du gegen diesen Ort? Es war hier. Was? Hier hat der Hund des Schulzen das erste Mal angeschlagen, als wir nach Ortrud gesucht haben. Bist du sicher? Ich bin im Zirnertal geboren. Ich kenne jeden Strauch. Dort oben, bei der umgestürzten Tanne, haben wir eine Lache Kotze gefunden. Kotze? Mhm. Ja. Sonst nichts? Doch. Der Baumstamm, auf dem du sitzt, und die anderen rundherum haben alle keine Äste mehr. Abgeschlagen mit einer Axt. Mhm. Und dann waren da Karrenspuren, die zum Kloster führten. Seid ihr ihnen gefolgt? Ja. Was denkst du denn? Und auch an der Klostermauer schlug der Hund an wie wild. Und was glaubst du, warum? Der Abt meint, das sei wegen der vielen Wurst, die sie am Vortag gekocht hätten. Und der Karren? Zwei junge Mönche wollen damit Brennholz aus dem Wald geholt haben. Was die Bäume ohne Äste erklären würde. Ja, aber nicht die Kotze im Wald. Weißt du, wer die Mönche waren? Einer hieß Johannes. Das weiß ich noch. Gut. Gut, dein Gedächtnis ist hervorragend, Schmied. Mein Kind ist zerfleischt worden. Als ob ich auch nur einen Augenblick der Suche nach ihr je wieder vergessen könnte. Komm. Setz dich zu mir und iss etwas. Ich habe Brot und Käse, aber keine Wurst. Ich werde hier ganz sicher nichts essen, Dämonenjäger. Stärk dich, und dann steigen wir den Hang hoch und hinunter in den Schlund. Nein, Ulrich, heute nicht. Der Krähentrank hat mir zugesetzt. Ich muss ruhen. Ruhen? Ja, ich gehe nach Maria Zirn. Ich muss über das nachdenken, was ich erfahren habe. Durch Gedanken fängt man keinen Dämon. Oh doch, das tut man. Gehabt dich wohl, Schmied, und danke, dass du mich begleitet hast. Morgen, um die gleiche Zeit wie heute, stehe ich wieder vor dem Klostertor. Und ich rufe, bis du hinauskommst. Anna. Du bist die Kornbichler Anna, geboren hier in Salzburg. Ja, euer Gnaden. Und du kennst den hier anwesenden Bischof, seine Exzellenz Gernot von Binz. Ja, euer Gnaden. Woher? Der Bischof besuchte auf einer Reise die Wirtschaft meiner Eltern und aß bei uns. Ich servierte und dabei kam er mit mir ins Gespräch. Er kam noch öfter und bestellte bei meinem Vater auch Schweinswurst, die in den Chiemseehof gebracht werden sollte. Und diese Gänge übernahm ich. Und dabei trafst du auch seine Exzellenz im Chiemseehof? Ja, euer Gnaden. Und führtest Gespräche mit ihm? Ja, euer Gnaden. Gab es bei einem oder mehreren dieser Aufeinandertreffen auch eine Annäherung der körperlichen Art? Anna, nicht! Ich bitte seine ehrwürdige Exzellenz untertänigst, meine Befragung nicht zu unterbrechen. Antworte auf die Frage des Herrn Dompropstes, Anna. Ja, wir haben die Bettstatt geteilt. Und Anna ist dieser körperlichen Annäherung ein Kind entsprossen. Ein Kind männlichen Geschlechts. Ja, euer Gnaden. Und wo ist er jetzt, dieser Junge? Ich weiß es nicht, euer Gnaden. Du weißt es nicht. Aber du bist seine Mutter. Ich war noch so jung und niemand durfte wissen, dass er vom Bischof... Ja, weiter? Seine Exzellenz hat gesagt, er würde sich um den Jungen kümmern und dass es ihm an nichts fehlen werde. Und dann hat er ihn mitgenommen. Warum tust du das, Anna? Warum? Ich kann nicht anders, Gernot. Ich muss doch an meine anderen Kinder denken. Ich bitte euch, allerehrwürdigste Exzellenz, allergütigster Erzbischof Konrad, lasst Gnade walten mir und meinen Kindern gegenüber. Brauchen wir diese Frauensperson noch, Clemens? Nein, eure Exzellenz. Dann geh uns aus den Augen, Weib. Bitte. Ich flehe euch an. Martin! Hier bin ich, euer Gnaden. Martin, bring die Kornbichler Anna nach draußen und lass sie bewachen. Ja, euer Gnaden. Komm jetzt, Weib. Bitte. Ich bitte euch, eure Exzellenz! Schweig! Und raus mit dir jetzt! Nun sagt mir, eure Exzellenz Gernot von Binz, Bischof von Chiemsee, wo verbirgt sich das Bürschchen, das euren Lenden entsprungen ist vor mehr als 20 Jahren? Wo ist es jetzt? Ihr hättet sie nicht mit hineinziehen müssen. Gut, dann sage ich es euch. Euer gemeinsamer Sohn mit der hier eben angehörten Kornbichler Anna ist niemand anderes als Gideon, der Frauenmörder, den ihr als euren Neffen ausgebt und im Zirnertal versteckt haltet. Ist das wahr, Gernot? Ich, Konrad, euer Exzellenz, ich... Gernot, es ist mir ein leichtes, eure Schwester hierher bringen zu lassen und zu befragen, ob der nämliche Gideon tatsächlich ihr Eigenfleisch und Blut ist. Und glaubt mir, es gibt genügend Vorgehensweisen, ihr die Wahrheit zu entlocken. Bitte. Nein, Clemens. Nicht meine Schwester. Sie hat keinerlei Kenntnis von der Sache. Sie ist ein gottesfürchtiger Christenmensch, ohne Fehl und Tadel. Dann gebt ihr es zu. Gideon ist euer Sohn. Ja. Dann bitte ich euch nun, eure ehrwürdige Exzellenz Erzbischof Konrad, eure Entscheidung zu treffen. Wem von uns schenkt ihr euer Vertrauen in dem Prozess um das niederträchtige Anwerben eines Meuchelmörders? Seiner Exzellenz Gernot von Binz, der mehrfach sein Keuschheitsgelübde gebrochen, einen Sohn mit der Kornbichler Anna gezeugt, diesen als seinen Neffen ausgegeben hat und als jener zum Frauenmörder wurde, nach Zirn verbracht hat, wo er weitergemordet hat. Und anstatt es euch zu gestehen, belog Bischof Gernot euch. Glaubt ihr also ihm oder mir, der euch vor dem Mörder gewarnt hat? Mir, dessen Männer den Assassinen aufgespürt und unschädlich gemacht haben. Mir, eurem ergebenen Diener. Und ich gelobe euch, wie auch immer euer Urteil ausfallen wird, ich werde es ohne Widerspruch annehmen. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich mich so in Gernot getäuscht habe. Es muss euch hart treffen, von einem Menschen dergestalt hintergangen worden zu sein, Erzbischof. Vor allem darf nichts aus diesen Mauern nach draußen dringen, Clemens. Selbstverständlich, Eure Exzellenz. Das Amt des Bischofs von Chiemsee darf nicht beschädigt werden. Gernot ist durch seinen Frevel untragbar geworden. Clemens, du nimmst seinen Posten ein, bis ich mich entschieden habe, wer sein Nachfolger wird. Mit Freuden, Exzellenz. Es ist mir eine Ehre, euch dienen zu dürfen. Wir müssen in allem, was wir tun, sehr umsichtig vorgehen. Mit Verlaub, Exzellenz, ich habe mir dazu bereits einige Gedanken gemacht, wenn ich sie euch unterbreiten dürfte. Nur zu, Clemens. Zunächst zur Kornbichler Anna. Das Weib ist eine verführerische Zauberin. Wie anders wäre es erklärbar, dass sie einen Bischof dazu gebracht hat, sein heiliges Gelübde des Zölibats zu brechen. Sie muss sterben. Wir müssen ja zuerst den Prozess machen. Und der hat öffentlich zu sein. Aber sie hat doch bereits gestanden. Dennoch ist nicht bewiesen, dass sie eine Zauberin ist. Lassen wir den Herrgott über sie richten. Ich bringe sie, ohne Aufhebens davon zu machen, zu einem See im Salzburger Land. Befestige Gewichte an ihrem Körper und versenke sie im Gewässer. Ist sie unschuldig, errettet sie unser Herrgott vor dem Ertrinken. Bleibt sie im See, war sie des Teufels. So sei es. Und ihre Kinder? Ich lasse sie von meinen Männern überwachen. Sollte sich zeigen, dass nichts Teuflisches aus ihrer Mutter in sie übergegangen ist, bleiben sie am Leben. Andernfalls... Ich verstehe, Eure Exzellenz. Und nun zu Gernot. Ihn mit dem Tode zu bestrafen, würde sehr viel Aufsehen erregen. Es scheint so, als hättest du auch dafür eine Lösung. Wie wäre es, wenn die Menschen erfahren, dass Gernot sich entschlossen hat, das Leben eines einfachen Geistlichen zu führen... und euch gebeten hat, ihn nach Persien zu entsenden, um dort die Ungläubigen zu bekehren. Das würde sein Ansehen wahren und wir würden ihn dennoch nicht wiedersehen. Und wie wäre es ferner, wenn ihn jeder Mönch aus dem Kloster Maria Zirn auf seiner Reise ins Morgenland begleitet? Und wieso das? Weil Abt Egidius mit Gernot gemeinsame Sache gemacht hat, weil auch er sich mitschuldig gemacht hat. Sein Geist weht durch die Gänge und Räume von Maria Zirn. Es braucht einen neuen Abt und neue junge Mönche, die das Kloster an dieser berühmten Wallfahrtsstätte zu neuem Glanz bringen. Die Mariänser konnten ja nicht einmal die Heiden aus dem Tal bekehren. Vielleicht haben sie mit denen in Persien mehr Glück. Aber dieser Frauenmörder, den können wir nicht mit ihnen durchs Land ziehen lassen. Oh nein, Gideon, die Ausgeburt Satans, wird hingerichtet, noch im Zirnertal, zusammen mit dem ganzen Heidenpack. Aber es braucht die Bauern dort. Nur Sie wissen, wie man das karge Land im Tal bewirtschaftet. Exzellenz, ich versichere euch, es gibt eine ganze Fuhrladung landloser Bauern aus den Höhendörfern in den Alpen, die mit Freuden den Platz der Heiden einnehmen werden. Sie wissen, wie man den trägen Boden der Berge bepflanzt und fruchtbar macht. Es verblüfft mich, wie gereift deine Pläne sind, Clemens. Und das, obwohl du erst vor kurzem vom Meuchelmörder und Gernots Schuld erfahren hast. Auch die Kronbichel Anna hast du vom Chiemsee mit hierher gebracht. Und du scheinst genau zu wissen, was in Maria Zirn vor sich geht. Wie kommt das? Nun, ich habe ein paar Augen und Ohren in Maria Zirn, die das eine oder andere hören und sehen und mir verraten. Und ich gestehe, schon bevor ich von dem Meuchelmörder wusste, habe ich mir meine Gedanken über das Zirnertal gemacht, Eure Exzellenz. Mhm. Ich wusste, dass wir die Schande der gescheiterten Heidenbekehrung für das Bistum abwenden müssen und habe Vorkehrungen getroffen. Landlose Bauern ausgewählt und Männer angeworben. Einen Trupp von 30 Streitern und den erfahrenen Marten von Dänemark. Die Männer, die den Assassinen aufgespürt haben. Sie werden auch den Heiden aus Zirn und dem Frauenmörder den Garaus machen. 30 Mann? 30, ja. Ja, und wer, Clemens, bezahlt deren Dienste? Gernot von Binz. Wie bitte? Wenn er als einfacher Pater gen Osten zieht, braucht er nichts mehr von seinem Schmuck und Vermögen. Und er hat mehr als genug, um Marten und seine Männer zu entlohnen. Das war Greuel, Folge 6. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Dann wartet Folge 7 schon auf euch, in der Marten und seine Männer Richtung Zirnertal aufbrechen, um die Mönche zu vertreiben und die Dorfmenschen zu töten. Mehr Infos zur Serie gibt's übrigens auch auf unserer Seite. Der Link steht in der Beschreibung. Da findet ihr auch eine E-Mail-Adresse. Schreibt uns gerne euer Feedback. Gehabt euch wohl und hütet euch vor dem Greuel.